Anreize, Motivation, Belohnungen, Sanktionen. Problembeschreibung. Eine Wette kann natürlich jeder auch mit sich selbst abschließen. Wie könnte man zum Beispiel eine Diät noch erfolgreicher machen? Oder wie ließe sich ein anderes Ziel, welches man anvisiert, noch sicherer erreichen? Wie könnten Teams die Motivation der einzelnen Mitglieder steigern? Wie also Belohnungen und Bestrafungen erfolgreich nutzen und umsetzen? Die Lösungserklärung. Natürlich lassen sich Anreize und Sanktionen auch über zentrale Lösungen schaffen. Doch eine Blockchain kann das dezentral lösen. Man wettet zum Beispiel, 20 Kilogramm abzunehmen oder zu den nächsten 10 Meetings pünktlich zu erscheinen. Die Wette wird als Smart Contract auf der Blockchain abgespeichert und durch ein Orakel überprüft. So hat man eine höhere Motivation, seine Ziele auch umzusetzen. Die größte Herausforderung, abgesehen von denselben Problemen wie bei Wetten oder Versicherungen, ist die der Relevanz. Ist wirklich eine Blockchain notwendig, um dies zu verwirklichen? Alternativmöglichkeiten. Webseiten wie zum Beispiel www.stick.com ist zum Beispiel eine zentrale Plattform, bei der sich Leute durch Wetten auf sich selbst zusätzlich motivieren können. Ob es zu diesem Zweck eine dezentralisierte Lösung geben muss, ist natürlich mehr als fraglich. Praxisbeispiele. Spannende Anwendungsbeispiele gibt es derzeit eher in der Theorie als in der Praxis. Und bei vielen Versprechungen von Unternehmen in diesem Bereich stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit einer Blockchain-Lösung.